Dialog 26. Ausgehen. Dialog 26. Going out. Hello, Diana. Schön, dich zu treffen. Hello, Diana. Nice to meet you. Wie geht es dir? How are you? Danke, gut. Und wie geht es dir? Fine, thanks. And how are you? Gut. I'm fine. Wie wär's, wenn wir heute Abend ins Theater gingen? How about going to the theater this evening? Das passt mir prima. That suits me fine. Ich möchte das neue Stück im Palace sehen. I'd like to see the new play at the Palace. Eine prima Idee. A marvelous idea. Ich rufe sofort die Theaterkasse an. I'll ring up the box office at once. Guten Tag. Good afternoon. Sind für heute Abend noch Plätze frei? Are there still seats available for tonight? Es gibt nur noch Plätze im dritten Rang. There are only balcony seats left. Nützliche Fragen. Was wird heute Abend gespielt? What's on this evening? Was wird dieses Wochenende gespielt? What's on this weekend? Was wird in der Oper gespielt? What's on at the opera? Gibt es dieses Wochenende ein Pferderennen? Is there a horse racing fixture this weekend? Gibt es dieses Wochenende einen Boxkampf? Is there a boxing match this weekend? Gibt es dieses Wochenende ein Fußballspiel? Is there a football match this weekend? Gibt es dieses Wochenende ein Tennismatch? Is there a tennis match this weekend?